5 vor 8, jetzt das Wichtigste aus Hessen, Deutschland und der Welt, kommt von Jan Heinemann. Hitradio FFH, die Nachrichten. Guten Abend. Zwei Schwerverletzte und hoher Sachschaden in Frankfurt. Dort sind bei einem Unfall in der Stresemannallee eine Straßenbahn und ein Sportwagen zusammengestoßen. Laut Polizei soll der 76-jährige Fahrer trotz roter Ampel auf den Bahnübergang gefahren sein. Er und seine 73-jährige Beifahrerin kamen ins Krankenhaus. Der Schaden liegt laut Polizei bei etwa 280.000 Euro. Weniger Geld für die deutschen Autobahnen. Das plant offenbar das Bundesverkehrsministerium. Demnach sollen die Mittel für die bundeseigene Autobahn GmbH im kommenden Jahr um 20% gekürzt werden. Das berichtet die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung. FFH-Reporter David Riemer. Obwohl die Autobahnen, vor allem aber die Brücken, dringend saniert oder erneuert werden müssten, stehen enorme Kürzungen an. Die traurige Tradition, dass Deutschland sich seine Straßen und Brücken kaputt spart, setzt sich leider fort. Das sagte der Präsident des Hauptverbandes der deutschen Bauindustrie, Hübner, im Zeitungsinterview. Seit Jahrzehnten wird zu wenig investiert, nicht einmal in den Erhalt, kritisiert er. David Riemer, Berlin. Er soll die 9-jährige Valeria im sächsischen Döbeln getötet haben. Jetzt ist ein 36-jähriger in der tschechischen Hauptstadt Prag gefasst worden, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Laut Informationen der Bild handelt es sich um den Ex-Freund von Valerias Mutter. Die 9-jährige war Anfang Juni auf dem Weg zur Schule verschwunden. Ihre Leiche fand man später im Wald. Königliches Comeback in London. Zum ersten Mal seit einem halben Jahr hat sich die krebskranke Prinzessin Kate in der Öffentlichkeit gezeigt, bei der Geburtstagsparade für König Charles III. FFH-Reporter Benedikt von Imhoff, was hat die Prinzessin für einen Eindruck gemacht? Ja, locker und gelöst wirkte die künftige Königin, als sie gemeinsam mit dem Rest der Royal Family auf den Balkon des Buckingham-Palasts trat. Aber dieser Auftritt, der erste von Kate seit einem halben Jahr, der bedeutet beileibe keine Rückkehr zu einem Alltag. Sie seien noch nicht über den Berg, hat sie selbst betont. Weiterhin bekommt sie Chemotherapie wegen einer Krebserkrankung. Wann und ob sie im Sommer weitere öffentliche Termine übernimmt, ist noch unklar. Die Fußball-Europameisterschaft bei Hitradio FFH. Klare Sache im ersten Spitzenspiel der Fußball-Europameisterschaft. Mit Favorit Spanien besiegt den WM-Dritten Kroatien mit 3:0. FFH-Reporter Luca Hartmann. Ja, vor wenigen Sekunden ist das Spiel in Berlin zu Ende gegangen und es ist schon eine Art Machtdemonstration von Spanien, das muss man sagen. Schon in der ersten Halbzeit fallen innerhalb von 15 Minuten alle spanischen Treffer. Die Kroaten sind wirklich tapfer, stemmen sich über die vollen 90 Minuten dagegen. Der Ball will aber einfach nicht ins Tor, ganz anders eben als bei den Spaniern. Und für Spanien ist es jetzt der perfekte EM-Auftakt. Der deutliche Sieg ist auf jeden Fall auch ein Statement an die Konkurrenz. Mit Spanien ist bei dieser EM zu rechnen. Luca Hartmann, Sportredaktion. In einer knappen Stunde steigt dann das letzte Spiel des zweiten EM-Tages. Der amtierende Europameister Italien trifft auf Albanien. Und jetzt der FFH-Staupilot mit Stefan Holler. Hallo und nochmal zur Erinnerung die Meldung fürs Stadtgebiet Wiesbaden. Wir haben Steinewerfer. Zwischen der Erich-Ollenhauer Straße und der Stegerwaldstraße. Bitte aufpassen, hier werfen Personen Steine auf die Fahrbahn in Wiesbaden. Zwischen der Erich-Ollenhauer Straße und der Stegerwaldstraße. Dann bitte Vorsicht auf der A7 Fulda-Kassel zwischen Melsungen und Guxhagen. Hier liegt Dämmwolle auf der Fahrbahn. FFH, das Wetter. Heute Abend bleibt es trocken, Temperaturen in der Nacht gehen runter auf 10 bis 6 Grad. Der Wettertrend für morgen sieht nicht so gut aus. Wir haben viele Wolken, einzelne Schauer in der Mischung und wenig Sonne bei 19 bis 23 Grad. Am Montag starke Bewölkung, Schauer und Gewitter, 21 bis 25 Grad.